aufwärts, nur bergab. Es ist das Leben im Viertel, das dir das Überleben schwer macht. Ernsthaft. So ist das Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Das Leben im Viertel ist ne Schlampe und dann stirbst du, als wär's das. Ernsthaft. Im Viertel geht's nicht aufwärts, nur bergab. Er will nach oben, doch er weiß nichts über Schwerkraft, weil er nie etwas gelernt hat, außer cool sein. Denn cool sein bringt dich im Viertel sicher durch die Schulzeit. Er ist so krass, er ist der Chef in seinem Hochhaus. Im Viertel kommst du nicht an ihm vorbei, wenn du Drogen brauchst. Er versorgt sie alle und die Geschäfte laufen. Er guckt nicht mehr auf die Preise, einfach nur das Beste kaufen. Er hat Geld, ihm geht's gut, im Viertel hat er's weit gebracht. Doch er sieht nicht, dass sowas die Jungs im Viertel neidisch macht. Er fühlt sich sicher, Koks lässt ihn denken, es sei seine Stadt. Und er hat doch diesen Freund aus Stahl, der jedem Beine macht. Es braucht nur eine Nacht, fünf Typen, drei mit Waffen. Eine an seinem Kopf, er hat sie unfreiwillig reingelassen. Sie nehmen sein Zeug und knallen ihn ab, nachdem er's einpackt. Sowas passiert, wenn du das Viertel zu deinem Feind machst. Das ist ein Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Es ist das Leben im Viertel, das dir das Überleben schwer macht. Ernsthaft. So ist das Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Das Leben im Viertel ist ne Schlampe und dann stirbst du, als wär's das. Ernsthaft. Sie ist gerade 14 und keiner mag sie, sagt sie. Sie hat keine Freunde, geht auf keine Party. Sie wohnt alleine mit Mama, doch Mama trinkt viel. Man könnte meinen, ihr sei's egal, wie sich ihr Kind fühlt. Die Kleine ist nicht gern daheim, sie hängt am Bahnhof rum. Täglich ist sie da für Stunden bei diesem Bahnhofsjungen. Sie verstehen sich, er sagt, es ginge ihm so ähnlich. Für ein ganz normales Leben sei er viel zu dämlich. Er ist auf Heroin, sie ist verliebt in ihn. Sie klaut Geld von ihrer Mutter und dann gibt sie's ihm. Erst schaut sie nur zu, wenn er drückt und sich wegträumt. Doch nach kurzem ist sie auch auf diesem Dreckszeug. Mama schmeißt sie raus, der Typ schickt sie anschaffen. Sie fickt perverse alte Männer, die ihr Angst machen. Und dann wird sie schwanger, er tritt ihr in den Bauch. Das Baby droht zu sterben, sie operieren es raus. Es überlebt, doch seine Mutter hat es nicht geschafft. Überleben hier ist hart, sie hat es nicht gepackt. Manche bringt es um, manche hat es stark gemacht. Doch alle kämpfen Tag und Nacht im Viertel. Das ist ein Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Es ist das Leben im Viertel, das dir das Überleben schwer macht. Ernsthaft. So ist das Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Das Leben im Viertel ist ne Schlampe und dann stirbst du, als wär's das. Ernsthaft. Doch es läuft nicht immer schlecht, ich mein, guck mich an. Ich hatte großes Glück, dass sie mich nicht erwischt haben. Natürlich hab ich Mist gebaut, Geld gebraucht, Shit verkauft. Ich hab die großen Kiffen sehen, fand's cool und hab mitgeraucht. Doch ich hatte einen Traum und hab dran festgehalten. Ich wollte raus aus dem Viertel, mein Leben selbst gestalten. Ich weiß, das ist nicht einfach, doch guck, man kann es schaffen. Du kriegst das hin, du musst den Mut haben, es anzupacken. Ich bin jetzt raus aus dem Viertel, doch es bleibt in mir. Und darum fühle ich mich nicht wohl, irgendwas stinkt hier. Die ganze Welt ist wie ein Viertel, keiner merkt was. Langsam aber sicher geht es bergab. Das ist ein Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Es ist das Leben im Viertel, das dir das Überleben schwer macht. Ernsthaft. So ist das Leben im Viertel, es geht nicht aufwärts, nur bergab. Das Leben im Viertel ist ne Schlampe und dann stirbst du, als wär's das. Ernsthaft. Du kriegst den Jungen aus dem Viertel, doch das Viertel nicht aus ihm. Du kriegst den Jungen aus dem Viertel, doch das Viertel nicht aus ihm.